Zum 71. Jahrestag der Befreiung Koreas brachten die Massenmedien in Mauretanien und Bangladesch Sonderbeiträge und strahlten einen TV-Film aus. Die Internetzeitungen Al-Sharqu, Al-Yawm, Al-Diyar und Al-Sapir und die Internetnachrichtenagenturen Nuakchot Raib und Irshad in Mauretanien und der Fernsehsender ATN in Bangladesch meldeten die unvergänglichen Verdienste von Genossen Kim Il-sung um die Zerschlagung des japanischen Imperialismus und die Erfüllung der historischen Sache der Befreiung des Vaterlandes. Der bangladeschische Fernsehsender ATN strahlte den TV-Film Pyongyang von heute aus. Die Internetzeitungen und die Internetnachrichtenagenturen in Mauretanien zeigten das Sonnenporträt von Genossen Kim Il-sung.